Hallo Leute, 2023, was war das für ein Jahr? Es ging einfach so schnell vorbei. Ich bin darüber so begeistert. Warum? Weil Gott vor ein paar Jahren zu mir gesagt hat, ich werde die Zeit beschleunigen. Und das ist passiert. 2023 ist schneller vergangen als jedes Jahr, das ich je zuvor erlebt habe. Und nicht nur für mich. Ich frage junge Menschen und sogar junge Menschen sagen, es war das schnellste Jahr, das sie je erlebt haben. Es war also ein großartiges Jahr. Alles, was wir gemacht haben, ist gewachsen. Alles war wunderbar. Brasilien Kidscare hat sich sehr schnell entwickelt. Wir haben neue Projekte für Kinder eröffnet. Viele Kinder haben sich verändert. Viele Leben wurden verändert. 2024 wird ein aufregendes und großartiges Jahr werden. Woher ich das weiß? Nun, ich weiß nicht wirklich, was passieren wird. Nur die Propheten wissen das. Nein, das war nur ein Scherz. Aber warum bin ich so begeistert für 2024? Aus einem ganz einfachen Grund. Im Reich Gottes wächst alles. Es gibt keinen Stillstand und es gibt nichts, was rückwärts läuft. Es geht immer vorwärts. Im Jahr 2024 gehen die Menschen vorwärts. Die Dinge werden wachsen, die Dinge werden sich vermehren. Da bin ich mir ganz sicher, wir werden nach Teresina ziehen. Was wird da passieren? Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich. Es wird ein unglaubliches Jahr an diesem neuen Ort, an den wir ziehen. Und wir werden sehen, wie sich das Reich Gottes auf eine noch viel größere Art und Weise weiterentwickeln wird. Ich bin begeistert.